Die Hochgebirgsstadt Potosi in Bolivien hatte beispielsweise 1660 bereits 100.000 Einwohner. Mehr als Madrid oder Rom zu jener Zeit. Die zwangsumgesiedelten, versklavten Menschen, Massen von Europäern und andere Glücksritter sorgten für eine verheerende Zerstörung der Wälder, die als Brennstoff für den Bergbau und als Baumaterial dienten. Ähnliches geschah im heutigen brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, als dort Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts große Goldvorkommen gefunden wurden. Die tropischen Trockenwälder der Region wurden zerstört und machten Bergwerken, Weideflächen, Getreidefeldern und Dörfern Platz, weil Tausende von Menschen nach schnellem Reichtum strebten und versorgt werden mussten. Auch der Silberabbau hatte verheerende ökologische Folgen, denn seit dem 16. Jahrhundert verwendete man Quecksilber, um das Edelmetall effizienter gewinnen zu können. Es wurde an Orten wie Huancavelica in Peru abgebaut. Und die Freisetzung von Quecksilber in Böden, Gewässer und Luft, ganz zu schweigen von den Lungen der Zwangsarbeiter, hatte langfristig tödliche Folgen. Diese sind in den Abbauregionen noch heute an der chemischen Zusammensetzung der Böden zu erkennen, mit entsprechenden gesundheitlichen Auswirkungen auf die derzeitigen Bewohner. Manche derartigen Effekte wurden anhand von Sedimentbohrkernen auch aus präkolumbianischer Zeit belegt. Zweifellos wurden sie aber durch die Invasoren von der Iberischen Halbinsel auf ein ganz neues Niveau gehoben, weil diese eine Basis für die wachsende Infrastruktur der Kolonien, die Kriegsführung sowie die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse im heimatlichen Europa schaffen wollten. Die Kolonialherren von der Iberischen Halbinsel brachten auch eigene Vorstellungen darüber mit, wo und wie sie in ihren neuen tropischen Besitzungen leben wollten. Die Spanier bauten ihre Verwaltungszentren häufig über den von ihnen bewunderten Städten der Einheimischen. Dabei missachteten sie aber häufig die traditionellen Kenntnisse, die vor ihrer Ankunft über die Nutzung der Landschaft bestimmt hatten. Hernán Cortés wurde damit berühmt, dass er sich weigerte, Tenochtitlan aufzugeben, und das, obwohl die Kolonialherren ohne das Wissen der indigenen Bewohner um Wasser- und Felderbewirtschaftung durch stehendes Wasser und jahreszeitliche Überschwemmungen gefährdet waren. Auch auf den Philippinen bauten die Spanier viele Städte und Kirchen in Flusstälern, wo man sie später wegen der Überschwemmungen aufgeben musste. In anderen Fällen bauten Spanier und Portugiesen eigene Städte und Ortschaften, die oftmals wie zu Hause rund um eine zentrale Plaza mit breiten Hauptstraßen und Stadtvierteln für bestimmte Handwerksberufe angelegt waren. Nach den Feststellungen des Umwelthistorikers Sean Miller lebten in den spanischen Kolonien in Amerika um 1600 fast 50% der Menschen in Städten, ein Anteil, der in England erst Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht war. Diese Zahl ist allerdings wahrscheinlich fragwürdig, denn viele indigene Bewohner flüchteten ins Hinterland und in ländliche Gebiete, um der Volkszählung zu entgehen. Sie zeigt aber, welche Bedeutung die Spanier ihren eigenen Idealen von Stadtentwicklung beimaßen. Betrachtet man das größere Umfeld, so zeigt die Analyse der historischen Aufzeichnungen, dass die Spanier die Bevölkerung in ihren neuen tropischen Besitzungen mit dem Ziel einer größtmöglichen politischen und wirtschaftlichen Kontrolle organisieren wollten. Dazu gehörte seit dem 16. Jahrhundert auch das System der Reducciones oder Aldeias im portugiesischen Herrschaftsbereich, mit dem viele Indigene zwangsweise in feste Dörfer umgesiedelt wurden.